Ja, da bedanke ich mich sehr, Mr. Dunsmere. Damit ist mir sehr geholfen. Freut mich, Inspektor. Der Fall ist ja auch wirklich aufregend. Wissen Sie, Mr. Gardiner, ich bin seit 40 Jahren Bankmann. Und das ist das erste Mal, dass ich eine Auskunftsfreigabe zu Gesicht bekommen habe. Also, ich verabschiede mich. Guten Tag, meine Herren. Guten Tag, Mr. Dunsmere. Na, was sagen Sie, Gardiner? 20 Pfund monatlich für Miss Louisa Matthews. Klarer Fall? Und zu einem runden Geburtstag die 250, oder wie? Na, ich weiß nicht, so großzügig. Und die kleineren Abhebungen in unregelmäßigen Abständen, wie Mr. Dunsmere sagte, wen bedenken wir damit? Delia, wäre das ein Vorschlag? Inspektor! Was ist denn los, Mackenzie? Wir haben es gefunden, Sir. Wir haben das Messer gefunden. Ich komme. Gratuliere. Jetzt können Sie ja wohl Bilanz ziehen. Irrtum, Gardiner. Höchstens Zwischenbilanz. Ich verließ den seines Amtes waltenden Inspektor. Die Straßen draußen fauchten, knurrten, spuckten, sträubten das Fell, zeigten die Krallen, kratzten. Die Neuigkeiten verbreiteten sich rasch unter den Leuten. Die ganze Stadt schien nicht langsam, aber doch sicher durchzudrehen.